Ja, guten Abend. Heute möchte ich euch eigentlich mal kurz sagen, was ihr beachten müsst, wenn ihr eine oder euch mehrere Katzenviecher holen wollt. Und zwar, als erstes müsst ihr euch darüber im Klaren sein, was wollt ihr für einen Katzenbock? Wollt ihr eine Katze oder einen Kater? Sollen eure Katzen oder Kater Freigänger sein oder sollen sie in der Bude hocken und euch alles voll scheißen? Das müsst ihr euch im Klaren sein. So, das ist natürlich am wichtigsten, denn wenn ihr eine Katze Inside haben wollt, also einen Stubentiger, dann braucht ihr Folgendes. Dann müsst ihr euch Folgendes überlegen. Wie viele Katzen wollt ihr? Eine Katze, die den ganzen Tag alleine in der Bude hockt, die wird natürlich blöd, das ist klar. Deswegen solltet ihr euch überlegen, ob ihr nicht noch ein Geschwister oder ein Bruder oder eine Schwester von dem Viech euch mit in die Bude holt, ne? Das ist wichtig, weil Katzen sind nicht so gern allein und dementsprechend, wenn man den ganzen Tag in der Bude sitzt, dann wird es sowieso langweilig und wenn ihr arbeiten seid oder mal draußen seid, dann ist es natürlich für die Katze nicht so schön, denn die wird dann randalieren oder euch etwas kaputt machen. So, das solltet ihr euch überlegen. Eine Katze, die drin ist, bräuchte natürlich dann auch eine weitere Beschäftigungskatze. Wenn ihr einen Freigänger habt, dann reicht es eigentlich, wenn ihr euch eine Katze anschafft. Da braucht ihr nicht unbedingt zwei. So, wenn ihr eine Katze haben möchtet, die drinnen hockt den ganzen Tag, dann braucht ihr unbedingt einen Kratzbaum. Denn wenn ihr wollt, dass euer Sofa nach einer Zeit wirklich in Fetzen hängt, dann lasst diesen Kratzbaum weg. Ihr müsst euch um das Tier einfach kümmern. Ihr könnt das Tier nicht einfach in der Bude ganz hocken lassen und drauf scheißen, ob sich die Krallen jetzt irgendwo am Handtuch wetzt oder keine Ahnung wo. Ihr müsst dafür sorgen. Wenn es da draußen ist, dann braucht ihr natürlich keinen Kratzbaum, denn da kann sie sich ihre Krallen irgendwo am Baum wetzen oder sonst wo. Ne? Das spielt jetzt keine Rolle. So, dann müsst ihr noch überlegen. Bei Katern, die müsst ihr ziemlich schnell kastrieren, denn die fangen nach einer Zeit an rumzuspritzen. Da spreche ich aus eigener Erfahrung. Unser Kater hat auf meinem kleinen Säuglingsbruder seinen Skianzug gebrunst oder gespritzt oder was auch immer. Und es hat wirklich bestialisch gestunken. Das haben wir eingeweicht in irgendwas. Das riecht wirklich widerlich und da kriegt man echt einen Kotzkrampf, wenn man das Ding anhat. Es riecht auch wirklich nach der ganzen Bude, deswegen solltet ihr eure Kater, wenn ihr Kater haben solltet oder euch entschließt, welche zu kaufen, nach mindestens oder spätestens einem Dreivierteljahr kastrieren lassen. Bei Katzen, ja, denke ich, spielt es die gleiche Rolle, denn wenn ihr die Katzen, zumindest Freigängerkatzen, sind heiß begehrt bei jungen Katern, die ihre Fruchtbarkeit unter Beweis stellen wollen, sagen wir es mal so. Und wenn ihr wollt, dass eure Katze dann irgendwann mit einem halben oder dreiviertel Jahr neue Katzen, ach Katzen auf die Welt bringt, dann lasst es nicht kastrieren. Aber wenn es eine Hauskatze wird, die nicht rauskommt, dann braucht ihr sie eigentlich nicht kastrieren, weil sie wird ja nicht befruchtet. So, das ist natürlich. Jetzt kommen wir zum Futter. Beim Futter solltet ihr darauf achten, dass ihr möglichst, so hört sich das Bild an, aber ihr solltet darauf achten, dass ihr Katzenfutter kauft, wo keine Zuckerzusätze drin sind. Das macht die Katzen nämlich, das ist ja nicht gesund. Was eine Katze ist ein Raubtier, die sollte, oder die soll zumindest, so sieht es die Natur vor, das Erjagte zu sich nehmen. Also sprich, wenn sie irgendwie Nachbar angefallen hat und ihm den Fuß anfrisst, dann ist es einfach von der Natur gegeben und das soll nicht irgendwelche Chemie-Scheiße wie keine Ahnung, irgendwelche Säureregulatoren und irgendein Scheißdreck drin sein, damit das Futter irgendwie Konsistenz bleibt und irgendwie keine Ahnung, nach einer halben Stunde die Konsistenz bekommt und keine Ahnung, also sowas, darauf solltet ihr achten, vor allem Zucker, das ist bei Katzen, Zucker ohne Katze, hallo, das ist doch Scheiße, das ist wie bei Menschen. Wenn man Babybrei Zucker reinmacht, damit die Babys dann später zu Zuckerkonsumenten herangezüchtet werden und jeden Scheiß fressen und zuckersüchtig werden. Denn es ist hinterlegt, Zucker baut ein Suchtzentrum im Schädel aus, besser gesagt im Gehirn. Und deswegen solltet ihr, sowohl ihr und auch eure Tiere, auf Zucker weitgehend verzichten. Das ist am wichtigsten. Ja, das ist eigentlich alles, was ihr beachten müsst. Nein, doch nicht. Ihr solltet eure Katze auch pflegen, das heißt Zecken. Stichwort Zecken. Wenn ihr Freigängerkatzen habt, dann kann es sein, dass ihr wirklich an einem Tag bestimmt 5 oder 6 Zecken in der Bude rumfahren habt. Denn ich hatte mal meine Katze im Bett, wollte mich mit ihr schön vergnügen. Also nicht, dass jetzt was falsch denken, vergnügen. Ich wollte mich mit ihr ein bisschen hinlegen und sie streicheln und sie in meinem Bett liegen haben. Ich habe nämlich die Bahn verpasst und dann habe ich mich nochmal hingelegt. Und dann denke ich mir noch, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwo eine Zecke in meinem Bett rumfährt, ist so gering, da brauche ich hier nicht mal gucken. Und dann gucke ich doch, stehe ich auf, gucke ich, 2 Zecken laufen im Bett rum. So, also dementsprechend macht irgendeine Pampe drauf aufs Fell oder was weiß ich, aber passt wirklich höllisch auf, wenn ihr nicht gerade in einem zeckenbetroffenen Gebiet wohnt. Ja, als Hauskatze, wenn ihr eine Hauskatze habt, dann braucht ihr natürlich keinen Zeckenpampen-Scheißtrick. Ja, spielt mit eurer Katze regelmäßig und füttert regelmäßig. Ja, das war's eigentlich. Eine Katze ist jetzt nicht so anspruchsvoll. Tippen tut es ja auch noch beim Tierarzt impfen lassen, dass ihr nicht die Katzenzeug in der Bude habt. Und Würmer entwurmen lassen müsst ihr natürlich auch noch. Ja, das war so ziemlich, was ihr bei einer Katze, bei einem Kauf, bei dem legalen Erwerb eines Katzenbockes oder einer Katze beachten müsst. Diesmal gibt es keine Textausgabe dazu. Das war jetzt mein erster richtiger Podcast. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder sonst irgendwas habt, dann postet es einfach unten irgendwo unter Kommentare. Und lasst mal hören, was ihr gemacht habt, als ihr oder mit euren Katzen oder Katzenböcken. Das interessiert mich einfach mal. Ob ihr noch Tipps habt oder ja, lasst mich's wissen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast.